Wulf gefiel der Engenser nicht mehr so gut. Gewiss, die Tatern waren ja nur halbe Menschen und Christen waren sie erst recht nicht, wenn sie ihre Kinder auch in einem Weg taufen ließen, der Patengulden halber. Aber gleich darauf loszuschlagen wie auf ein wildes Tier, das wollte Harm denn doch nicht in den Kopf. Aber er musste Drewes recht geben, als er leise zu ihm sagte: »Wenn in jedem Dorfe ein tüchtiger Kerl ist und der holt alles zusammen, was sich wehren kann, und ein Dorf hilft dem anderen, denn so würde das schon gehen. Den Donner auch, wir sind doch nicht dazu da, dass Hans Hungerdarm und Jans Schmachtlapp mit uns Schindluder spielen. Das sage ich dir, und so sollte es ein jeder halten. Ehe, dass ich mir und meinen Leuten einen Finger ritzen lasse, lieber will ich bis über die Enkel im Blute gehen. Na, denn adjus auch.« Er ritt mit den drei anderen nach links ab. Wulf und Uhl waren kaum ein Ende allein weitergefahren, da hörten sie wieder den Hengst wiehern, und als sie Halt machen, kamen die drei fremden Reiter langsam hinter ihnen her. »Was die Kerls wohl von uns wollen«, meinte Ulden Vater, »wollen so tun, als wenn sie an den Strängen was vertottert ist, denn was sie uns an dem Balg wollen, so können wir uns hinter dem Wagen bergen und sie mit einem guten Schusse begrüßen.« Sie stiegen also ab und machten sich an dem Geschirr zu tun, während die Reiter langsam näher kamen. Als sie meist bei ihnen waren, rief der eine, von dem der Wirt in Celle gesagt hatte, dass er Hanebut hieß: »Na, willst du das Pferd jetzt verkaufen?« Und dabei hatte er das Gewehr vor sich auf dem Sattel. Wulf schüttelte den Kopf und sagte: »Es ist mir nicht feil.« Und währenddem stellte er sich hinter das Gespann und hatte die Pistole zur Hand, und Uhl machte es ebenso. »Ich muss das Pferd aber haben, zum Donner noch einmal«, schrie der Kerl. »Also, wie ist es damit?« Er machte runde Augen und hielt das Gewehr mehr nach Wulf hin. In demselben Augenblicke hörte Wulf, dass die Engenser wieder angeritten kamen, denn Drewes Sattel piepte auf ganz absonderliche Weise. Und da wollten die Buschklepper fort, aber nun krachte es schon. Der eine, der hinter Hanebut hielt, fiel mit dem Kopf vornüber, hielt sich aber noch und jagte hinter den beiden anderen, die die Hasen machten, in die Heide, stürzte aber bald aus dem Sattel, wurde jedoch von Hanebut aufgegriffen und hinter sich gezogen, während sein Pferd wie wild hin und her lief. Hinter ihnen her jagten die Engenser und schossen noch zweimal. »Das sind wir ja noch gerade rechtzeitig gekommen, Kinder«, lachte Drewes, als er zurückkam. »Ich drehe mich noch einmal um und sehe die Lümmel hinter euch herreiten. Na, der eine soll wohl ein schönes Prägenschöpen haben. Ein Schade, dass ich mir gerade so eine vermuckte Fliege auf das Korn setzen musste, als ich losdrückte. Dadurch bin ich ein bisschen zu hoch abgekommen. Aber ein Hauptspaß war es doch, und eine schöne Hose voll Angst wird das Gesindel wohl mitgenommen haben. Und den Braunen sind sie auch los.« Er klappte mit der Zunge und ritt auf das Pferd los. »Na, Hans, komm doch mal her.« »So schön.« Er hielt es am Halfter fest und besah es von allen Seiten. »Das dachte ich mir doch gleich«, meinte er dann. »Seht mal her, ist das nicht Tietke Rundes Marke?« Damit wies er auf das Zeichen, das der Hengst auf der Schulter hatte. »Na, gekauft hat er das bestimmt nicht, denn als ich vorige Woche von ihm einen Vierjährigen haben wollte, sagte er, er hätte selbst keinen über, da ihm einer an der Kolik gefallen ist. Da haben wir uns eine Runde Bier verdient, und die wollen wir gleich in Elershausen im Voraus trinken. Hasenjagen macht eine trockene Leber.« Im Kruge gab es einen großen Aufstand, als die sechs Bauern mit dem Hengste ankamen, denn Runde aus Wettmar war schon da gewesen und hatte erzählt, dass ihm in der Nacht der Braune aus dem Grasgarten gestohlen war. Es waren eine ganze Menge Bauern aus dem Orte und aus der Umgebung da, die über die Braunschweiger sprachen. Wo sie hingekommen waren, hatten sie sich unnütz gemacht. Aber da sie bloß 100 Mann stark waren und die Bauern keine freundlichen Gesichter machten, war es noch halbwegs gut abgegangen, zudem viele davon angetrunken waren und kaum auf den Beinen stehen konnten. Die letzten waren eben erst abgezogen. Man konnte, da der Wind nach dem Dorf stand, noch hören, wie sie brüllten. »Lustige Braunschweiger seid wir«, sangen sie. Aus der einen Runde sollten zwei werden, aber die Ödringer hatten keine Ruhe. Uhl bekam immer gläunigere Augen, und auch Harm war nicht gut zumute. Je näher er bei seinem Hofe war, umso unheimlicher wurde es ihm. Als er den Hofmeister sehen konnte, kam ihm der Knecht entgegengelaufen. »Na, was ist los?« rief er ihm zu. Denn dass nicht alles in der Reihe war, merkte man gleich. »Ach, Bauer«, stotterte der Knecht, »die Frau! Es waren von den Biestern welche auf dem Hofe, und die haben die Hühner, die haben sie greifen wollen, und da kam die Frau und wollte ihnen das verwehren. Und da hat sie der eine Kerl mit dem Gewehr vor den Leib geschlagen, und da liegt sie nun und ist von sich, und das Kind, es war ein Mädchen, das ist tot.« »Junge«, brüllte der Bauer, »und die Bäuerin, wie ist das mit der?« Der Knecht fuhr zurück und stotterte noch mehr. »Das soll wohl nicht auf Leben und Tod gehen«, sagt Mutter Kriebsch. »Sie sagt, es wäre bloß die Allmacht von dem Schreck.« Er ging neben dem Bauer her. »Bei Ure 2, da war das, da kamen die Schinder an. Erst wollten sie Bier und dann Schnaps, und dann ging einer bei die Hühner, und da ist das denn so gekommen.« Duvenmutter kam dem Bauern in der Halbtüre entgegen. »Mann, ruhig, sie schläft jetzt. Vorhin hat sie das Fieber gehabt und immer nach dir gerufen, aber nachher, da ist sie eingeschlafen und hat gut geschwitzt.« Sie weinte los. »So niedliches Mädchen, das Lütje, dass das sterben musste, ehe dass es auf der Welt war. Diese Hunde, diese gottverfluchten Hunde, bei lebendigem Leibe könnte ich sie brennen sehen. Und die Frau hat dem Kerl kaum ein böses Wort gesagt. Sie rief man bloß, doch nicht die Legehenne. Ich will dir ja gern eine Wurst geben, und dafür liegt sie jetzt da, und das Kind ist tot.« Sie hob ein Laken auf, das über zwei zusammengestellten Stühlen lag. »Kie, da ist es. Es wäre ein so schönes und gesundes Kind geworden.« Harm sah kaum danach hin. Er hatte die Schuhe ausgezogen und ging nach der Dünze. Seine Frau schlief. Er hörte, dass sie ruhig atmete. Er holte sich ein Glas Wasser und ein Stück Trockenbrot, setzte sich in den Backenstuhl neben dem Ofen. Die Gedanken gingen ihm im Kopfe hin und her wie die Schwalben über die Wiese. Mit der Zeit wurde er ruhiger, aber an Schlafen konnte er nicht denken. »Ja, Drewes hat recht«, dachte er, »jeder ist sich selber der Nächste. Besser fremdes Blut am Messer als ein fremdes Messer im eigenen Blut.« Ihm war zu Sinne, als müsste er verrückt werden vor Ingrim. Seine Frau hatte einer von diesen Kerlen den Leib geschlagen, seine Frau, die keiner Fliege ein Leid antun konnte. Am liebsten hätte er sich wieder auf das Pferd gesetzt und wäre hinter dem Kerle dreingeritten. Aber das war ja Unsinn. Es hatte keinen Zweck daran zu denken, wie schön es wäre, den Menschen so lange zu würgen und zu schlagen, bis kein Leben mehr in ihm war. So saß er die ganze Nacht mit offenen Augen da und sah nach der Butze, in der seine Frau schlief. Als die Eule laut zu prahlen fing, rührte die Bäuerin sich und rief leise, »Harm, Mann!« Da ging er schnell vor das Bett und nahm ihre Hand in die seine, und so blieb er stehen, bis es Tag wurde. Dann setzte er sich wieder in den großen Stuhl und sah vor sich hin, bis ihm die Augen zufielen. Aber er fuhr sofort wieder in die Höhe und sah sich wild um, dann seufzte er und setzte sich wieder. Er hatte geträumt, er war hinter den Kerlen hergeritten und hatte den einen, gerade den, den er meinte, angetroffen, wie er daher wankte und das Braunschweiger Lied sang, und da hatte er ihn von hinten gepackt und gedümmt, bis er blau im Gesicht wurde und keinen Finger mehr rührte. Leise ging er aus der Dünze und wusch sich draußen in einem Eimer. Ihm war, als wollte ihm das Blut aus den Ohren springen, und jedes Haar auf dem Kopfe kribbelte ihm. Solch böse Augen hatte er, dass Griebto den Schwanz einzog, als er ihn sah. Aber war es nicht auch zum Verrücktwerden? Da lag nun seine Frau, und wer weiß, ob sie am Leben blieb, und der Kerl, der Hund, saß vielleicht wieder mit dem Bierkrug in der Hand da und sang, »Herzog Christian hat uns wohl bedacht, Bier und Branntwein uns mitgebracht, Musikanten zum Spielen, schöne Mädchen zum Vergnügen, bei Bier und Wein, lustige Braunschweiger wollen wir sein.«